Telekom Fernsprecher Hasenheide 1 für Karstadt im Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Sektflasche der Firma Kupferberg Gold, die sich hier auf dem Dach des Fernsprechgeräts mit dem Touchscreen befindet. Ansonsten, außer etwas verregnetem Kleinmüll, einigen angeketteten Fahrrädern und einem weißen Plastikbecher, aus dem eine undefinierbare Flüssigkeit ausgelaufen zu sein scheint, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.